über die Drohung des aserbaidschanischen Parlaments, aus dem sowjetischen Staatsverband auszuscheiden, sollte Moskau seine zur Beendigung der Kämpfe entsandten Truppen nicht innerhalb von 2 Tagen wieder abziehen. Ein Beitrag von Hermann Krause. Mit großer Skepsis ist die Nachricht aufzunehmen, dass sich im Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien eine Lösung abzeichnet. Am Montag hatte die Nachrichtenagentur TASS gemeldet, dass hochrangige Vertreter der beiden befeindeten Republiken in dem armenischen Dorf Yerask zusammengekommen sind. Dabei sollen sich laut TASS beide Seiten darauf geeinigt haben, bewaffnete Einheiten von der Grenze abzuziehen und ins Landesinnere zu verlegen. Ferner meldet TASS, die Delegationen seien übereingekommen, die Zusammenstöße zu beenden sowie die zerstörten Eisenbahnlinien und Straßen wieder zu reparieren. Zustande gekommen war das Treffen auf Initiative der Militärs. Da TASS keine Angaben über die Teilnehmer macht, sondern lediglich von hochrangigen Regierungs- und Parteivertretern spricht, ist nicht klar, welche Folgen dies auf das Kampfgeschehen haben wird. In Aserbaidschan zumindest ist der größte Teil der Extremisten in Opposition zur Regierung und hört, wenn überhaupt, auf die nationale Volksfrontbewegung. Der angebliche Beschluss der beiden Seiten hätte also eher so etwas wie einen Appellcharakter. Zweifelhaft ist auch, ob die in Armenien bewaffneten Volkssoldaten einem derart unsicheren Abkommen trauen und sich von der Grenze zurückziehen werden. Wie unberechenbar immer noch die Situation ist, zeigt eine Meldung der Nachrichtenagentur TASS. Demnach sind bei einem Überfall durch armenische Extremisten auf ein aserbaidschanisches Dorf 12 Zivilisten getötet worden, nur das Militär konnte ein noch größeres Blutbad verhindern. Die Izvestia schreibt in ihrer Ausgabe, dass die Extremisten in Baku nicht aufhören, die Behörden und die Bevölkerung zu bedrohen und unter Druck zu setzen. So seien Familien von Militärs angegriffen worden, zahlreiche Familien mussten schnellstens evakuiert werden, vor kurzem erst war die Frau eines Offiziers getötet worden. Außerdem habe man der Armee ein Ultimatum gesetzt, in dem es hieß, wenn nicht die Soldaten abgezogen würden, brennen in absehbarer Zeit einige Schiffe im Hafen. Laut Izvestia wurde das Gerücht gestreut, nach einem Abzug der Truppen werden sich die Aserbaidschaner an den in Baku lebenden Russen rächen. In der aserbaidschanischen Hauptstadt, wo unter großer Anteilnahme der Bevölkerung die Opfer vom Wochenende im Kirov-Park beigesetzt wurden, wird sich nun zeigen, welchen Rückhalt die Volksfront in der Bevölkerung hat. Die Volksfront hat nämlich zu einem Generalstreik aufgerufen, der so lange andauern soll, wie sich die Sowjetarmee auf aserbaidschanischem Boden aufhält. Der Bund der Kommunisten Jugoslawiens kämpft derzeit an mehreren Fronten. Er soll die Einheit des Vielvölkerstaates sichern und zugleich dem Ruf nach Demokratie nachkommen. Konkret muss sich der Parteitag der jugoslawischen Kommunisten mit der Forderung nach einem Ende des kommunistischen Monopolanspruchs und mit dem serbisch-slowenischen Dauerkonflikt, der inzwischen zum Auszug der slowenischen Delegierten aus dem Parteitag führte, auseinandersetzen. Was bis jetzt dabei herausgekommen ist, sagt uns Georg von Hübenet aus Belgrad. Der Höheflug der slowenischen Kommunisten ist vorerst zu Ende. Ihr Versuch auf dem Sonderparteitag, den Bund der jugoslawischen Kommunisten in einen Bund der Bünde der kommunistischen Parteien der Teilrepubliken umzuwandeln und somit die zentralistischen Führungsstrukturen aufzubrechen, schlug fehl. Nur 169 Delegierte sprachen sich für diesen Vorschlag aus und 1106 dagegen, so gründlich haben sich die Slowenen bei der Einschätzung des Kräfteverhältnisses verzählt. Vor diesem Hintergrund ist es nicht mehr wichtig, über den Dauerstreit zwischen Serbien und Slowenien nachzudenken, denn auch andere Teile Jugoslawiens, das Gros der Kroaten mitgezählt, sprachen sich angesichts dieses Abstimmungsergebnisses gegen Slowenien aus. Der Bund der jugoslawischen Kommunisten ist zwar machtlos in der Argumentation, wenn es um politische Ziele und die Alltagsarbeit geht, doch offensichtlich immer noch stark genug, um die seit fast 50 Jahren ausgeübte Macht nicht aus der Hand zu geben. Slowenien hat sich mit seinem misslungenen Versuch, auf die Führungsstruktur der jugoslawischen Kommunisten zu demokratisieren, zusätzlich einem weiteren Verdacht ausgesetzt, systematisch eine Separation von Jugoslawien zu betreiben, da es mit der Änderung der slowenischen Verfassung im letzten Herbst auch die staatliche Unabhängigkeit von der Föderation der jugoslawischen Teilrepubliken unterstrichen hat. Doch wie schwer die Niederlage des Reformflügels ist, den die Slowenen teilweise auch mit den Kroaten verkörpern, geht zudem aus der Tatsache hervor, dass auch der slowenische Vorschlag niedergestimmt wurde, den Arbeitsplatz zu entpolitisieren. Demnach wird es auch in Zukunft Parteizellen in der Armee und Polizei sowie bei Gerichten und anderen Dienststellen geben, die bislang Bestandteile des repressiven bzw. aktiven Machtapparats des Bundes der Kommunisten Jugoslawiens waren und somit auch in Zukunft noch bleiben werden. Von einem Rechtsstaat kann somit so lange keine Rede sein, wie dieser Zustand aufrecht erhalten wird. Ähnlich schlecht erging es auch einem anderen slowenischen Vorschlag, der die Einstellung von Menschenmisshandlungen der Polizei bei Verhören und der politischen Prozesse zum Inhalt hatte. Auch hier wurde abgelehnt. Die vom Parteitag ausgesprochene Empfehlung, das kollektive Staatspräsidium Jugoslawiens möge im Parlament einen Antrag mit dem Ziel einbringen, um die führende Rolle der Partei aus der jugoslawischen Bundesverfassung zu streichen, ist sicher nur ein schwacher Trost. Guten Abend und willkommen, meine Damen und Herren. Mit Spannung erwartet wurde heute die Zusammenkunft des Runden Tisches in Ost-Berlin. Immerhin sollte Egon Krenz aussagen, Kurzzeit Generalsekretär der SED und Kurzzeit Staatschef der DDR. Auch der ehemalige Sicherheitschef der SED, Wolfgang Herger, wurde zur Aussage gebeten. Bevor dies alles aber abgehandelt werden konnte, sorgte erst einmal ein Boulevardblatt aus Hamburg für Rede und Gegenrede am Ostberliner Rundentisch. Von Putschplänen in der DDR wollten die Bildredakteure erfahren haben. Es war also einiges los heute am Rundentisch in Ostberlin. Gleich erfahren Sie mehr darüber. Unsere weiteren Themen: Montagsdemonstrationen in Leipzig, die Entwicklung im Kaukasus, Reaktionen darauf im Nachbarland Iran, Parteitag der jugoslawischen Kommunisten, Maghreb-Gipfel in Tunis beginnt und Grüne stellen ihr Wahlprogramm vor. Zunächst aber nach Ost-Berlin. Unweit vom Tagungsort Schloss Niederschönhausen in Berlin-Pankow wartet bereits mein Kollege Hans-Joachim Fink. Sie haben heute den ganzen Tag die Beratungen am runden Tisch verfolgt. Herr Fink, die Aussagen von Krenz und Herger heute Nachmittag, was boten Sie denn substanziell Neues? An die Schweigepflicht fühle er sich nicht gebunden, sagte Egon Krenz, der einstige SED-Generalsekretär von 44 Tagen heute am runden Tisch. Neues über die von der politischen Opposition und nicht nur von dieser vermuteten Verquickung von SED-Apparat und Staatssicherheitsdienst hatten aber weder er noch Wolfgang Herger zu enthüllen. 37 Mitarbeiter umfasste Hergers Sicherheitsabteilung im SED-Zentralkomitee, aber diese hätten ebenso wenig wie andere Gremien der Partei irgendwelche operative Funktionen oder Weisungsbefugnisse gegenüber den Sicherheitskräften gehabt. Informationen über Observierungsergebnisse oder Zuführungen habe es in einzelnen Fällen im Nachhinein zwar gegeben. Entscheidungen aber hätten allein die beiden Führungsleute, der Chef der Partei Erich Honecker und der Stasi-Chef Erich Mielke, gefällt. Bis zu seiner Ablösung als Vorsitzender des Nationalen Verteidigungsrates hat sich Erich Honecker vorbehalten, persönlich über Erkenntnisse des Ministeriums für Staatssicherheit informiert zu werden. In der Regel gab es jeden Dienstag nach der Sitzung des Politbüros eine Beratung zwischen ihm und dem Minister für Staatssicherheit. Wolfgang Herger und ich können erklären, an diesen Besprechungen waren wir nicht beteiligt. Die Staatssicherheit, so Krenz und Herger, sei ein Staat im Staate gewesen. Selbst die SED-Genossen im Staatssicherheitsministerium hätten Parteiangelegenheiten und Stasi-Tätigkeit strikt voneinander trennen müssen. Wer denn für die Ausbürgerung Biermanns verantwortlich sei, wurden beide gefragt. Für die Isolierung Havemanns und den Druck auf Rudolf Barrow. Das wissen weder Herger noch Krenz. Darüber sei auch im Politbüro nicht gesprochen werden. Am 11. August, so rühmen sich beide hingegen, hätten sie Honecker eine Vorlage über den beunruhigenden Exodus der DDR-Bürger gen Westen unterbreitet. Aber diese Vorlage habe der SED-Chef unter Verschluss gehalten. Überhaupt seien sie, Herger und Krenz, maßgeblich daran beteiligt gewesen, dass es bei den Leipziger Oktoberdemonstrationen nicht zu Gewaltaktionen gekommen sei. Ich kann Ihnen sagen, dass hier wirklich alles, aber auch alles getan wurde von unserer Seite, dass es zu keinerlei Gewaltanwendung kommen konnte. Allerdings, auch das will ich hier sagen, als wir nach Hause gingen und ich mich von Erich Honecker verabschiedete, habe ich Wolfgang Herger informiert und gesagt, wir müssen handeln. Es kann nicht weitergehen. Morgen, das war dann der bekannte 17. Oktober, muss alles getan werden, dass wir einen neuen Generalsekretär und damit Oberbefehlshaber der Streitkräfte haben. Bohrende Fragen gab es auch nach den Wahlmanipulationen am 6. Mai vergangenen Jahres. Eine zentrale Direktive, etwa die Gegenstimmen unter 3% zu halten, habe es nie gegeben, behauptete der wahlverantwortliche Krenz. Eine solche Anweisung hätte er nie unterschrieben. Der Fehler habe im Wahlgesetz selbst gelegen. Und jetzt sei ihm auch die Erkenntnis gekommen, dass es in der DDR bisher nie freie Wahlen gegeben habe. Schon im Mai 89 aber hätte er sich ein anderes Ergebnis gewünscht. Sie könnten viele meiner politischen Freunde fragen. Ich habe noch am Vortage gesagt, hoffentlich kommen wir mit ein paar Prozenten niedriger. Hoffentlich kommen wir mit ein paar Prozenten niedriger als sonst. Ich habe sogar gesagt, wir könnten gut mit 75-80% leben. Das wäre ein Ergebnis gewesen zum damaligen Zeitpunkt, wo uns hätte noch die ganze Welt beneiden können, weil solche Wahlergebnisse nicht vorhanden sind. Also schlecht manipuliert, Herr Krenz, so die Reaktion am runden Tisch. Vor dem Versuch am Nachmittag, die Vergangenheit zu bewältigen, hatte sich der runde Tisch mit Regierungschef Hans Modrow am Morgen mit der politischen Zukunft beschäftigt. Nach dem Berghofer-Austritt aus der SED, die offenbar vor dem Verfall steht, sucht der Ministerpräsident mit einer Offerte an die politische Opposition eine neue Basis. Eine neue Basis für seine Regierung. Ich ersuche alle am runden Tisch vertretenen neuen Parteien, mir Persönlichkeiten zu benennen, die bereit sind, als Mitglieder des Ministerrates in der Regierung einzutreten, um in der Regierung der Großen Koalition, die gegenwärtig tätig ist, auch ihre Arbeit aufzunehmen, damit ich noch in dieser Woche Koalitionsgespräche führen kann, bitte ich, dass wir dazu die notwendigen Arbeitsschritte in den nächsten Tagen unmittelbar vereinbaren. Für Modrow ist der revolutionäre Prozess in der DDR in eine grundlegend neue Phase getreten. Die politische Opposition ist noch nicht ganz so weit. Sie will den Regierungschef zunächst zu dem öffentlichen Eingeständnis zwingen, dass er ohne sie nicht mehr handlungsfähig ist. Erst dann lässt sie mit sich über den Eintritt in eine neue Regierung reden. Wobei klar ist, dass die SED dort allenfalls noch einen Erinnerungsposten behält. Und damit zurück nach Köln. Hans-Jürgen Fink war das, direkt aus Berlin-Pankow. Vielen Dank. Aufmerksam beobachtet wurden die Gespräche am runden Tisch natürlich auch in Bonn. Unabhängig davon gab es heute eine ganze Reihe von Äußerungen dazu, wie es denn in den beiden deutschen Staaten nun weitergehen soll. Und das war das Stichwort Währungsverbund. Möglichst schnell will etwa Bundesaußenminister Genscher eine Währungsunion mit der DDR realisiert sehen. Die SPD-Finanzexpertin Meyer sprach sich heute Morgen hier im Deutschlandfunk ebenfalls für einen deutsch-deutschen Währungsverbund aus, parallel zu Wirtschaftsreformen in der DDR. Und schließlich nahm heute Nachmittag auch Regierungssprecher Hans Klein Stellung zur Entwicklung in der DDR. Die Kabinettsauffassung umschrieb er so. Die Bundesregierung bleibt unbeschadet der gelinde ausgedrückt verwirrenden parteipolitischen Entwicklungen und der wachsenden Schwierigkeiten der gegenwärtigen DDR-Regierung entschlossen, schon jetzt nach Kräften zu einer positiven politischen und wirtschaftlichen Entwicklung der DDR beizutragen. Nur wenn die Menschen konkrete Verbesserungen spüren, ist mit ihrer aktiven Beteiligung an der Herstellung demokratischer Verhältnisse und der Einführung einer sozialen Marktwirtschaft zu rechnen. Und nur unter solchen Bedingungen wird der Strom derer, die in die Bundesrepublik Deutschland übersiedeln wollen, abebben. Müsste man den heutigen Tag umschreiben oder überschreiben, im Kaukasus geht das baltische Gespenst um und erschreckt den Kreml in Moskau. Konkret, Aserbaidschan droht bereits mit seinem Ausstieg aus der Union der Sowjetrepubliken, wenn nicht der Notstand aufgehoben wird und die als Besatzer empfundenen sowjetischen Truppen abgezogen werden. Über die Lage heute Nachmittag in Aserbaidschan informiert sie Hermann Krause. Trauer in der Sowjetrepublik Aserbaidschan. Hunderttausende versammelten sich heute in allen großen Städten Aserbaidschans zu Trauerkundgebungen. Allein in Baku sollen es fast 1 Million Menschen gewesen sein, die im zentralen Kirov-Park zusammenkamen, wo der Opfer vom Wochenende gedacht wurde. Wie aus Baku zu erfahren war, haben sich die Militärs während der Zeremonien in die Kasernen zurückgezogen. Im Anschluss an die Trauerkundgebungen wurden die Toten unter großer Anteilnahme der Bevölkerung und im Beisein hoher islamischer Würdenträger beigesetzt. Der Vorsitzende der Moslems im Kaukasus, Scheich Passachade, hat in einem offenen Brief an Gorbatschow erklärt, dass der Schmerz um die Gefallenen nie vergessen werde. Gleichzeitig hat die Volksfront Aserbaidschans zu einem Generalstreik aufgerufen, aus Protest gegen die militärische Besetzung und das brutale Vorgehen der Armee in Baku, hieß es. Der Streik solle so lange andauern, bis der letzte sowjetische Soldat aserbaidschanischen Boden verlassen habe. Das Fernsehen in Baku hat immer noch nicht seinen Betrieb aufgenommen, Zeitungen erscheinen nicht, lediglich der Rundfunk arbeitet. Unklarheit herrscht nach wie vor über die Zahl der in den letzten Tagen Getöteten. Auf einer Pressekonferenz in der aserbaidschanischen Vertretung in Moskau wurde heute die Behauptung aufgestellt, bei dem Einmarsch in Baku seien wesentlich mehr Aserbaidschaner umgekommen als offiziell genannt. Die Soldaten würden Leichen verstecken und nicht der Bevölkerung übergeben. Ebenfalls wurde auf der Pressekonferenz berichtet, dass es in einer Kaserne in Baku eine Art Meuterei gegeben habe. Die in Baku stationierten Soldaten hätten sich geweigert, dem Schießbefehl aus Moskau Folge zu leisten. Bei Auseinandersetzungen innerhalb der Kaserne seien Soldaten getötet worden. Die Situation in der aserbaidschanischen Hauptstadt bezeichnete ein Sprecher der Volksfront als sehr ernst. In den letzten Nächten sei es weiterhin zu Schießereien gekommen. Der Militärkommandant von Baku sprach hingegen von 83 Toten, darunter 14 Soldaten. Eine Lockerung des Ausnahmezustandes stellte er unter der Bedingung in Aussicht, dass alle Extremisten bis zum 24. Januar ihre Waffen abliefern. Der aserbaidschanische Ministerpräsident Mutabilov rief in den letzten 24 Stunden die Bevölkerung der Sowjetrepublik mehrfach zur Ruhe auf. In einem Interview sagte er, die politische Führung Aserbaidschans suche in Gesprächen mit Moskau Möglichkeiten für die Wiederherstellung der Souveränität der Republik. Als ebenfalls dramatisch schilderten auf der Pressekonferenz in Moskau Vertreter der aserbaidschanischen Volksfront die Situation in Nachitschewan. Die autonome Republik, im Süden Armeniens gelegen, werde blockiert, es gebe keine Telefonverbindungen und sonstige Informationen. Der Eisenbahnverkehr in der gesamten Republik Aserbaidschan ist so gut wie zusammengebrochen, was auch bereits erste Auswirkungen für das benachbarte Armenien hat. Die Versorgungslage wird dort als zunehmend schwierig beschrieben. Das scheint dennoch armenische Extremisten nicht daran zu hindern, ebenfalls gewalttätige Aktionen vorzunehmen. Wie TASS berichtet, haben im Grenzgebiet Armenier ein aserbaidschanisches Dorf überfallen und 12 Zivilisten getötet. Nur das Militär konnte ein noch größeres Blutbad verhindern, heißt es. In der Türkei ebenso wie im Iran leben ebenfalls Aseris, ethnisch enge Verwandte der Aserbaidschaner in der Sowjetunion. Eine nationale Gemengelage, die aus einem noch regional begrenzten Konflikt in einen internationalen Konflikt zwischen der UdSSR und dem Iran umschlagen könnte. Wie sich die Situation in sowjetisch-Aserbaidschan für die Regierung der iranischen Mullahs darstellt, schildert Marcel Pott. Irans religiöse Führung ist durch das militärische Eingreifen Moskaus in Aserbaidschan in eine verzwickte Lage geraten. Die schiitischen Geistlichen in Teheran müssen einerseits ihrer Rolle als weltweite Vorkämpfer und Beschützer des Islam gerecht werden, andererseits aber legen sie Wert darauf, das Verhältnis zur Sowjetunion nicht über Gebühr zu belasten. Der als Pragmatiker eingestufte iranische Präsident Rafsanjani ist darum bemüht, die sorgfältig aufgebaute Verbesserung der Beziehungen zu Moskau aus militär- und wirtschaftspolitischen Gründen zu bewahren. Die Sowjets haben Rafsanjani bei seinem Besuch im Juni weitgehende Militärhilfe zugesagt. Bei derselben Gelegenheit wurden Wirtschaftsabkommen in Milliardenhöhe vereinbart. Einer der wichtigsten Geschäftsabschlüsse zwischen Teheran und Moskau bezieht sich auf die im März wieder aufzunehmenden Gaslieferungen des Iran ins sowjetische Aserbaidschan. Aus Sicht der Pragmatiker in Teheran steht gegenwärtig die Überwindung der Wirtschaftskrise und der diplomatischen Isolation im Vordergrund. Hierdurch muss der von den Radikalen im Gottesstaat geforderte Export der islamischen Revolution vorerst zurücktreten. Vor diesem Hintergrund erklärt sich die Verärgerung von Vertretern des iranischen Regimes und die Kritik der Presse in Teheran an dem militärischen Vorgehen der Sowjets in Aserbaidschan. Gemessen an der selbst auferlegten Pflicht, die unterdrückten Muslime auf der ganzen Welt zu beschützen, ist die offizielle Reaktion des Iran auf die blutigen Ereignisse in Aserbaidschan jedoch als relativ gemäßigt einzustufen. So beschränkte sich der Sprecher des iranischen Parlaments, Mahdi Karoubi, auf die Mahnung, dass Gewalt gegen die sowjetischen Muslime eine Lösung des Problems nicht fördere, sondern eine Kettenreaktion der Gegengewalt provoziere. Die dem Außenministerium nahestehende Tageszeitung Tehran Times wies am Sonntag sowjetische Berichte als grundlos und ungeheuerlich zurück, wonach sowjetische Aserbaidschaner vom Iran aus mit Waffen versorgt worden seien. Teheran ist sehr daran gelegen, den Bürgerkrieg im Kaukasus ausschließlich als Kampf um die lange unterdrückte Religionsfreiheit der schiitisch-muslimischen Aserbaidschaner darzustellen. Dementsprechend hat Ayatollah Khamenei, das religiöse Oberhaupt im Iran, den Gegensatz zwischen christlichen Armeniern und muslimischen Aserbaidschanern nicht als ethnischen und nationalistischen Konflikt bezeichnet, sondern betont, hier sei allein islamischer Eifer am Werk. Es ist zu vermuten, dass diese Haltung von dem Gedanken geprägt ist, ein Überspringen der nationalistischen Forderungen der sowjetischen Aserbaidschaner auf ihre Volksgenossen auf iranischer Seite zu verhindern, die dem Ruf nach einem vereinigten, unabhängigen Aserbaidschan gipfeln könnten. Davon wäre Teheran dann ebenfalls betroffen wie Moskau. Ähnlich wie die Sowjetunion hat der Iran ein ungelöstes Nationalitätenproblem. Neben den turksprachigen Aserbaidschanern leben im Vielvölkerstaat Iran noch Belutschen, Pashtunen und nicht zu vergessen die Kurden. Die innenpolitische Dauerkrise in Jugoslawien, sie hat Wurzeln, die eigentlich ähnlich zu beschreiben sind wie derzeit in der Sowjetunion. Da gibt es zum Beispiel verfeindete Teilrepubliken. Im Fall von Jugoslawien sind das Serbien und Slowenien. Auch den Streit um die albanische Minderheit im Kosovo muss man wohl zum Nationalitätenproblem rechnen. Der Bund der Kommunisten, unter dem Staatsgründer Tito noch ein einheitlicher Machtfaktor, verliert zunehmend an Einfluss und Autorität im Staat. Mit all diesen Problemen beschäftigen sich die jugoslawischen Kommunisten auf einem Parteitag in Belgrad. Von dort meldet sich Georg von Hübenet. Nach einem Dauerstreit zuerst über die Tagesordnung und dann über die Deklaration, die den künftigen politischen Weg Jugoslawiens, vor allem aber der Kommunisten Jugoslawiens definieren soll, begann es heute Nachmittag der Sonderparteitag mit seiner eigentlichen Arbeit, obwohl er schon seit Samstag wird. Und auch heute, wie in den vergangenen Tagen, dominierte der Dauerstreit zwischen Serbien und Slowenien, der als Stellvertreterkrieg zwischen zwei politischen Systemen in Jugoslawien betrachtet wird. Die Kernpunkte dieser serbisch-slowenischen Dauerauseinandersetzung sind: Während Serbien für die Einheit des Bundes der Kommunisten Jugoslawiens sowie effektivere Entscheidungsbefugnisse der Föderation der jugoslawischen Staaten eintritt und sich dabei für den Fortbestand Jugoslawiens als Staat auf den bisherigen Fundamenten einsetzt, sucht Slowenien etwa nach dem Vorbild von Litauen in der Sowjetunion eine neue politische wie gesetzliche Basis für seine Zusammenarbeit mit dem Rest von Jugoslawien. Die slowenischen Kommunisten beschlossen deshalb von jetzt an nur noch als eine unabhängige Partei im Bund der jugoslawischen Kommunisten zu verbleiben. Sie leiteten damit nicht nur die Abschaffung des noch aus der Stalin-Ära rübergeretteten Gebots des demokratischen Zentralismus, sondern auch eine Transformation des Bundes der Kommunisten Jugoslawiens in einen Bund der Bünde der kommunistischen Parteien der Teilrepubliken ein. Von dem Ausgang der Abstimmung darüber, die inzwischen stattgefunden hatte, wollten die slowenischen Kommunisten abhängig machen, ob sie den Parteitag nicht doch verlassen müssten. Diese Abstimmung ist mit großer Mehrheit gegen Slowenien ausgefallen. Aber nach der im vergangenen Herbst bereits beschlossenen Verfassungsänderung, die unter anderem auch das Prinzip der freiwilligen Zugehörigkeit des slowenischen Staates zu Jugoslawien unterstreicht, ist der Rahmen auch für eine neue politische Struktur in Slowenien erstellt worden, der nach den freien und geheimen Wahlen in diesem Frühjahr auch mit neuem politischen Leben ausgefüllt werden soll. Slowenien präsentiert sich somit als erster kompletter Staat der künftigen Konföderation der jugoslawischen Staaten und läuft Gefahr, ungeachtet seiner Verdienste um den Demokratisierungsprozess in Jugoslawien, Blockaden des bestehenden Systems gegen sich auszulösen. Die nordafrikanischen Länder, meine Damen und Herren, möchten gegenüber der Europäischen Gemeinschaft wohl einen einheitlichen politischen Kurs fahren. So wird das Hauptziel einer Gipfelkonferenz umschrieben, zu der sich heute die sogenannten Maghreb-Länder in Tunis getroffen haben. Zum sogenannten Maghreb gehört Algerien, Libyen, Marokko, Mauretanien und natürlich der Gastgeber Tunesien. Vom Gipfelauftakt Ahmed Ataya. Das Ziel der fünf Maghreb-Staaten ist klar abgesteckt. Nach den Worten des ausscheidenden Vorsitzenden der Union, Marokkos König Hassan, lautet das unmissverständlich, eine staatliche Einheit zu bilden mit einem einheitlichen Ausweis und einer gemeinsamen Währung. Bonn. Für die Behauptung der Bild-Zeitung, in der DDR planten Teile der Staatssicherheit und der Volksarmee einen Putsch, gibt es keine Bestätigung. DDR-Ministerpräsident Modrow bezeichnete den Bericht als Provokation und dementierte in einem Telefongespräch mit Kanzleramtsminister Seiters die angeblichen Putschpläne. Auf teils scharfe Kritik stieß der Bericht der Bild-Zeitung auch bei den Oppositionsgruppen in der DDR. Die Sozialdemokraten der DDR sprachen von Horrorgeschichten, die den Menschen Angst machen sollten. In Bonn sagte Regierungssprecher Klein, die Bundesregierung habe keinerlei Erkenntnisse über Putschpläne in der DDR. Baku. Das Parlament von Aserbaidschan hat der Führung in Moskau mit einer Trennung der Republik von der Sowjetunion gedroht. Das Parlament forderte die sowjetische Regierung auf, binnen 48 Stunden den Notstand in der Kaukasischen Republik aufzuheben und die Truppen wieder abzuziehen. Die Abgeordneten erklärten, wenn Moskau sich weigere, werde sich Aserbaidschan von der Sowjetunion abspalten. Erklärung, rückhaltlos seine Kenntnisse offenzulegen, sowie mit einer Entschuldigung gegenüber allen Betroffenen der alten Sicherheitsdoktrin zur politischen Überwachung, trat Egon Krenz vor den runden Tisch. Die bisherige Schweigepflicht befand er, der sich als seit gestern parteilos bezeichnete, nicht mehr als bindend. Wesentliche neue Erkenntnisse über seine Darstellung von der vergangenen Woche hinaus konnte er nicht mitteilen. Erneut wurde jedoch deutlich, dass die Staatssicherheit außerhalb jeder politischen Kontrolle agieren konnte. In allen wesentlichen Fragen hätten allein Parteichef Honecker und Minister Mielke entschieden. Krenz sprach von der damals geltenden politischen Auffassung, dass Andersdenkende als feindliche Kräfte anzusehen seien, die unter Kontrolle hätten gehalten werden müssen. Dabei seien eindeutige Menschenrechtsverletzungen vorgekommen, so die jetzige Erkenntnis des einstigen Politbüromitglieds und langjährigen Kronprinzen von Erich Honecker. Krenz beteuerte erneut sein Bemühen, im Zusammenhang mit den Demonstrationen Anfang Oktober für einen gewaltfreien Verlauf zu sorgen. Eine bemerkenswerte Erkenntnis vermittelte er auch zu den Wahlmanipulationen vom Mai, für die er als Vorsitzender der Wahlkommission die abschließende Verantwortung trug. Für mich ist das eine Erkenntnis erst der letzten Monate. Dann waren in den 40 Jahren zuvor niemals freie Wahlen in unserem Lande, sondern hat es ein Zettelfalten gegeben. Und wenn man davon ausgeht, war nicht die Frage, aus heutiger Sicht muss ich das sagen, weil bis zu dem Zeitpunkt, als ich das Ergebnis bekannt gegeben habe, waren mir die Punkte hinter dem Komma nicht bekannt, waren aus heutiger Sicht nicht wesentlich, ob nun einige Stimmen weniger oder mehr, sondern wesentlich war, dass die gesamte Wahl nicht eingeordnet werden konnte in den Begriff freie und geheime Wahlen. Am Vormittag hatte die Diskussion um den Berghofer-Austritt und das Angebot von Ministerpräsident Modrow an die Opposition zum Eintritt in die Regierung das Bild bestimmt. Sowohl Modrow als auch SED-Chef Gysi hatten sich betroffen vom Parteiaustritt des populären Dresdner Oberbürgermeisters gezeigt. Und Gysi hatte bereits von der bevorstehenden Oppositionsrolle für seine Partei gesprochen. Sein Appell an die anderen Parteien in der Schlussbemerkung des Vormittags ließ Zuversicht kaum erkennen. Ich möchte auch noch darauf hinweisen, dass unser Brief an den runden Tisch sehr ernst gemeint ist, so wie auch alle Erklärungen, die am Sonntag von uns beschlossen worden sind, hinsichtlich auch des Abbaus jeder Polarisierung und der tiefen Erkenntnis bei uns, dass wir in Gegenwart und Zukunft zusammen leben müssen und dafür Bedingungen schaffen sollten, die in einem demokratischen, gleichberechtigten Miteinander und nicht in einer Ausgrenzung oder Existenzkrise irgendwelcher Teile der Bevölkerung bestehen können. Das Angebot Modrows zur Regierungsbeteiligung an die Opposition war im Grundsatz positiv aufgenommen worden. Allerdings müssten alle Gruppierungen und Parteien in der Art einer großen Koalition einbezogen werden. Angekündigte wundersame Verwandlung vom Saulus zum Paulus ist der SED gehörig missglückt. Anstatt sich zu reformieren, hat eine Mehrheit der Parteielite insgeheim die Restauration betrieben. Die ideologischen Denkschemata, die Sicherheitsdoktrin und die innerparteilichen Kommandostrukturen sind die alten geblieben. Selbst den politischen Alleinvertretungsanspruch versuchten die Genossen in die 90er Jahre hinüber zu retten. Der SED fehlt offensichtlich die Kraft zu grundsätzlichen Veränderungen. Kritische und reformwillige Mitglieder wurden gebremst und in Verruf gebracht. Jede Form von ehrlicher Vergangenheitsbewältigung ist gescheitert. Die Partei ist politisch, wirtschaftlich und moralisch ruiniert, befindet sich im freien Fall. Ihr droht das endgültige Aus, urteilt die Basler Zeitung. Das französische Blatt Libération erklärt, die prekäre Lage der Überbleibsel der vier Jahrzehnte über die DDR regierenden allmächtigen Partei hat Hans Modrow in eine noch unbequemere Lage als zuvor gebracht. Wenn er sich auch von der SED-PDS mit der Erklärung absetzt, er sei vor dem Volk der DDR und nicht vor der Partei verantwortlich, so haben Überdruss und Ablehnung doch ein solches Maß angenommen, dass die Selbstzerstörung der SED-PDS, die am letzten Wochenende noch gerade verhindert wurde, die Regierung mit in die Tiefe reißen würde. Die einzige Lebensversicherung besteht für Hans Modrow darin, sich an die Zusammenarbeit mit der Opposition zu klammern, indem er sie zur Teilnahme an der Landesführung bis zu den Volkskammerwahlen am 6. Mai auffordert, hat er sich vor der Ungeduld der Straße in Sicherheit gebracht, stellt Libération aus Paris fest. Im italienischen Corriere della Sera lesen wir, Modrow hat die Situation der DDR in düsteren Farben beschrieben, nannte die Lage delikat und gab zu verstehen, dass ohne die Regierungsbeteiligung der heutigen Oppositionsparteien das Land unmöglich auf die für den 6. Mai angekündigten Wahlen hinzuführen sei. Die internen Konflikte in der Partei, die permanente Drohung der Christdemokraten und der Liberalen, seine Regierung zu verlassen, der Rücktritt der Finanzministerin Uta Nickel, die der Veruntreuung beschuldigt wird, sowie der tägliche Exodus von rund 2000 Ostdeutschen in die Bundesrepublik haben Modrow in Schwierigkeiten gebracht. Er sah seine Regierung praktisch gelähmt, konstatiert der Corriere della Sera aus Mailand. Im Tagesanzeiger aus Zürich wird die Lage von SED-Chef Gregor Gysi erörtert. Beobachter halten es nicht für ausgeschlossen, dass jetzt auch der neue Parteivorsitzende das Handtuch werfen könnte. SED-Mitglieder erklärten die Schwierigkeiten Gysis mit dem großen Anteil von nach wie vor stalinistisch geprägten Mitgliedern, aus denen auch ein Reformparteivorstand nicht von heute auf morgen demokratische Sozialisten machen könne. Gysi habe keine Mehrheit unter den verbliebenen 1,2 Millionen Mitgliedern. Nach dem Rückzug Berghofers müsse außerdem mit dem weiteren Verlust von Hunderttausenden ebenfalls sozialdemokratisch denkenden Mitgliedern gerechnet werden. Deshalb wird die Spaltung der Partei in eine kommunistische und in eine sozialistische Nachfolgeorganisation innerhalb der SED für immer wahrscheinlicher gehalten, erläutert der Schweizer Tagesanzeiger. Die Parteizeitung der französischen Kommunisten L'Humanité befasst sich mit Presseberichten über angebliche Putschvorbereitungen in der DDR. Zitat: Wie groß die Verantwortung der früheren Staatsführung und der Sozialistischen Einheitspartei an der Krise, die die DDR durchmacht, sein mag, so haben dennoch die Einmischung und der Druck, der von den meisten politischen Kräften in der Bundesrepublik, mit der bemerkenswerten Ausnahme der Grünen und der Deutschen Kommunistischen Partei, ausgeübt werden, sowie die Medienkampagnen von jenseits der Elbe, einen unkalkulierbaren Einfluss auf die Verschlechterung der inneren Lage in der DDR. Das Ziel einer solchen Provokation ist offensichtlich, die konstruktiven Beziehungen, die sich seit einer Woche zwischen den Partnern am runden Tisch und der Regierung Modrow herstellen, sollen untergraben werden, meint L'Humanité aus Paris. Zu diesem Thema auch die Presse aus Wien. Es war zu erwarten gewesen, dass in der ostdeutschen Agonie auch noch Putschgerüchte auftauchen. Die DDR-Volksarmee hat sich ja noch keineswegs durch irgendwelche Perestroika ausgezeichnet. Die neuen Zeiten bringen ihre Kommandanten vielmehr in ernste Legitimitätskrisen. Niemand weiß, wozu es sie überhaupt noch gibt. Gleichzeitig verläuft der Übergang zur Demokratie in keinem Land, mit Ausnahme Rumäniens, so mühsam wie in der DDR. Die Kommunisten sind am Ende ihres Lateins. Die chaotische Opposition wieder hat keine Ahnung, welche der vielen Gruppierungen in einer Regierung vertreten sein soll, wenn man dort schon hineingehen muss. Und selbst Bonn würde lieber noch einige Jahre warten, bevor es die ganze Verantwortung für den kaputten Osten übernimmt. So desinteressiert aber heute alle Politiker sind, jede Lösung ist besser als eine militärische, unterstreicht das österreichische Blatt Die Presse. Es folgen Stimmen zur Krise in der Sowjetunion. Die französische Zeitung Le Parisien äußert sich wie folgt. Mit dem Einsatz der Roten Armee im Kaukasus und den Schüssen auf demonstrierende Aseris hat sich Michail Gorbatschow in das Räderwerk ziehen lassen, das er um jeden Preis vermeiden wollte. Der Staatspräsident der UdSSR unterschied sich bisher von seinen Vorgängern, weil er durch Verhandlungen und Kompromisse politische Lösungen für die verheerenden Probleme seines Landes zu finden versuchte. Jetzt ist er zum Panzereinsatz gezwungen, gerade so als erfasse der Fluch der Gewalt und Unterdrückung unerbittlich alle Kremlherren. Der junge Staatschef, dieser so medienwirksame Reformer, hat ab jetzt Blut an seinen Händen, resümiert der Parisien. Ja, aus Madrid betont, das Ultimatum der aserbaidschanischen Nationalisten an Moskau für einen Truppenabzug aus der Region und die Menschenkette, die in der Ukraine örtliche und politische Freiheiten verlangte, verdeutlichen die offene Zersetzung der Sowjetmacht. Nach den Reformereignissen in Osteuropa ist bereits der internationale Zusammenhalt zerbrochen. Als erste kommunistische Macht erlebt jetzt die UdSSR, dass ihre eigene innere Festigkeit aufgrund der nationalistischen Ansprüche schwindet. Soweit die spanische Tageszeitung Ja. Im Quotidien de Paris heißt es, in Aserbaidschan weiß die Rote Armee nun, dass die Fiktion der Aufrechterhaltung der Sowjetmacht nur mit einem langen Krieg möglich wäre. Aserbaidschan zählt sich nicht mehr zur Sowjetunion. Hunderttausende von Aseris haben gestern ungeachtet des Ausnahmezustandes und der Panzer in Baku demonstriert. Das Parlament lieferte einen anderen Beweis, als es dem Kreml ein Ultimatum stellte, so als habe es die Macht auf seiner Seite. Die Zeit der Lobeshymnen auf die Perestroika scheint vorbei zu sein. Die Aseris wollen ebenso wenig etwas davon wissen wie die Balten und Georgier. Nicht so sehr, weil sie im Endeffekt gescheitert ist, sondern vor allem, weil sie russisch ist. Wer kommt als Nächster an die Reihe? Wie viele Soldaten, wie viele Kanonen und wie viele Panzer, um die schon abzusehende Welle von Abspaltungen aufzuhalten? Fragt der Quotidien de Paris und fährt fort. Wenn sich Gorbatschow für das Schlachtfeld entscheidet, um den Aderlass zu stoppen, dann wird er seine Politik nicht mehr ändern können. Aus mit Reformen und Versprechungen, aus mit Perestroika und Glasnost. Kommen zu unserem ersten Thema. Noch immer, meine Damen und Herren, ist unklar, wie viele Tote der Einmarsch sowjetischer Truppen in Baku gekostet hat. Der sowjetische Militärkommandant spricht von etwa 80 Toten, die aserbaidschanische Volksfront dagegen von über 3000. Auch heute forderte der Krieg seine Opfer. Bei einem Angriff auf einen russischen Armeetransport kamen 3 Personen ums Leben. Immerhin aber, die verfeindeten Parteien sprechen miteinander. Vertreter Armeniens, Aserbaidschans und Moskau hatten sich in Nachitschewan getroffen, in jener Exklave Aserbaidschans, also die zwischen Armenien und der iranischen Grenze liegt. Hermann Krause in Moskau zieht eine Bilanz dieser Gespräche. Die Gespräche an der Grenze zwischen Armenien und Nachitschewan sind ein erster Schritt, doch Skepsis ist angebracht. Die Regierungsvertreter, die sich in einer Baracke trafen, haben kein direktes Verhandlungsmandat. Der Einfluss der Parteileute auf die kämpfenden Fanatiker ist nur gering. In Aserbaidschan hat die KPDSU keinen Rückhalt in der Bevölkerung. In Armenien werden die Volksmilizen ihre Waffen nicht ohne weiteres abgeben. Teilgenommen an den Gesprächen haben auch Vertreter der Militärs und Volksabgeordnete. Nun wird es darum gehen, das Ganze auf eine breitere Basis zu stellen. Die Lage ist komplizierter denn je, ein Ende der Stationierung sowjetischer Truppen in Aserbaidschan nicht abzusehen. Der Einmarsch der Armee in Baku hat den Konflikt im Transkaukasus um eine Dimension erweitert. Fortan stehen die Aserbaidschaner nicht nur gegen die Armenier, sondern gegen die Sowjetmacht, gegen die Zentrale in Moskau. Das Vorgehen der Militärs hat zu einer Solidarisierung der aserbaidschanischen Bevölkerung geführt. Die große Anteilnahme an den gestrigen Beisetzungsfeierlichkeiten machte dies deutlich. Die Aserbaidschaner empfinden sich als eine besetzte Nation. Der Kampf gegen die sowjetischen Soldaten ist somit ein gerechter Kampf aus ihrer Sicht. Aus der Sicht Moskaus aber war die Aktion so etwas wie eine Strafexpedition. Nicht länger konnte der Kreml die Ungesetzlichkeiten in Aserbaidschan hinnehmen. Dennoch muss die Frage gestellt werden, war ein so massiver Einsatz in Baku vonnöten? Ist dadurch nicht das Gegenteil erzielt worden von dem, was Gorbatschow wollte? Nämlich die verantwortlichen Kräfte zur Raison zu rufen und die Extremisten auszuschalten. Dies scheint nicht gelungen zu sein. Auch in der Volksfront, die ja ursprünglich als eine Organisation für die Perestroika angetreten war, gibt es demokratische Kräfte, die einen mäßigen Einfluss hätten ausüben können. Ihre Stimmen finden nun in der hysterisierten Republik kein Gehör mehr. Rache ist angesagt gegen die russischen Okkupanten und ihre Familien. Das Paradoxe der jetzigen Situation ist, gegen die Volksfront aber lässt sich keine Politik machen. Nicht die Kommunistische Partei ist die beherrschende Kraft in Aserbaidschan, sondern die nationale Bewegung. Das Verhalten Moskaus hat ihr neuen Rückhalt gegeben. Ein Generalstreik trifft nicht nur Aserbaidschan und das benachbarte Armenien, sondern die gesamte Sowjetunion. Gorbatschow aber kann sich ein Nordirland nicht leisten. Anarchie herrscht in großen Teilen des Kaukasus. Bisher ist es der Armee nicht gelungen, Ordnung herzustellen. Die Eisenbahnen sind blockiert, die Stromversorgung bricht zusammen, Lebensmittel werden knapp. Die Gefahr, dass der Konflikt zwischen Aserbaidschan und Moskau zu einem heiligen Krieg erklärt wird, ist groß. Noch schweigen die islamischen Glaubensbrüder in Usbekistan, Kirgisien, Tadschikistan und Turkmenien. Doch nur ein Funke genügt, um ein Feuer zu entzünden, das zu löschen nicht mehr möglich sein wird. Deshalb ist Behutsamkeit angebrachter denn je, die begonnenen Gespräche, der einzige Hoffnungsschimmer in dieser aussichtslosen Situation, müssen fortgeführt werden. Eine falsche Politik kann unabsehbare Folgen haben, die weit über die Grenzen der Sowjetunion hinausgehen. Wir gehen in südliche Afrika. Seit einem Vierteljahrhundert befindet sich Nelson Mandela in Haft. Seit dem Regierungsantritt von Frederick de Klerk hatten sich bereits die Anzeichen vermehrt, dass der schwarze ANC-Führer freigelassen werden könnte. Nun berichtet heute der staatliche südafrikanische Rundfunk, dass Justizminister Coetzee die Freilassung Mandelas angekündigt habe. Der Parteivorstand der SED-PDS hat am Abend Darstellungen zurückgewiesen, dass der SPD ein Ersatz früheren Eigentums angeboten worden sei. Richtig sei vielmehr, hieß es in einer Erklärung, dass sich die SED-PDS von einem großen Teil parteieigener Betriebe trenne, die entweder in genossenschaftliches oder in Volkseigentum überführt werden sollen. Soweit dies nicht vorgesehen sei, werde empfohlen, die Übertragung der Rechtsträgerschaft an neue Parteien und Bewegungen, also auch an die SPD, zu prüfen. In der Erklärung der SED-PDS heißt es weiter, insbesondere die Übergabe des Gebäudes der Parteihochschule in Berlin an die SPD sei weder geplant noch vereinbart. Vielmehr sei über die Nutzung von Räumen durch die Sozialdemokraten gesprochen worden. Der Schatzmeister der SPD in der DDR, Döhling, hatte zuvor im Berliner Sender RIAS erklärt, es liege ein Angebot der SED-PDS zur Rückgabe alten SPD-Vermögens vor, das von Ministerpräsident Modrow übermittelt worden sei. Wir gehen nach Budapest, meine Damen und Herren. Dort begrüße ich unseren Korrespondenten Gábor Kiszely am Telefon. Wieder ein ereignisreicher Tag bei Ihnen in Ungarn. Wir wollen mit der Außenpolitik beginnen. Ministerpräsident Németh hat vor dem Parlament heute den vollständigen Abzug der sowjetischen Truppen angekündigt. Ja, so ist das. Und zwar, der Ministerpräsident hat dabei auch erklärt, er sei im Gespräch mit der sowjetischen Führung und sein Moskauer Kollege Ryzhkov habe ihm bereits die Liste der Delegationsmitglieder mitgeteilt, die nächste Woche die Verhandlungen über den Ablauf und über den Termin des vollständigen Abzuges der Sowjettruppen aus Ungarn beginnen würden. Und der Minister für Auswärtige Angelegenheiten, Gyula Horn, hat heute auch diese Stellungnahme, diese Ankündigung bestätigt, wonach keine Notwendigkeit mehr bestehe für die Anwesenheit der sowjetischen Truppen in Ungarn. Und das, Herr Kiszely, das hat Németh ja wohl indirekt bestätigt, sieht auch die Sowjetunion so. Genau, er handele, sagte er, in Übereinstimmung mit der Moskauer Führung. Und konkret heißt das so viel, die Anwesenheit der sowjetischen Truppen ist in Ungarn weder politisch noch militärisch begründet. Die ungarische Armee sei imstande, die Landesgrenzen selber zu verteidigen. Hat der Ministerpräsident auch etwas zum Verbleiben des Landes im Warschauer Pakt gesagt? Nein, diesbezüglich hat er sich nicht geäußert, wobei man allerdings auch darauf hinweisen muss, dass vor einigen Tagen ein sowjetischer Armeegeneral darauf hingewiesen hat, dass große Veränderungen im Warschauer Pakt zu erwarten seien. Nun, es ist ja bekannt, dass der ungarische Standpunkt diesbezüglich recht abwartend ist, denn Ungarn hat ja bereits eine Plattform für die Reform des Warschauer Paktes ausgearbeitet. Auch innenpolitisch gibt es einiges zu berichten, einen handfesten Skandal. Innenminister Horvath ist zurückgetreten. Ja, und zwar begründet wird diese Resignation in erster Linie vor allem damit, dass er sich verantwortlich fühlt für den sogenannten Donaugate-Skandal. Es geht ja darum, dass seit der Verkündigung der Republik Ungarn der demokratischen Verfassung seit dem 23. Oktober die politische Polizei, innere Abwehr genannt, ungestört damit fortgefahren ist, oppositionelle Politiker und Parteien zu bespitzeln, mit V-Männern operiert hat der Dienst und Briefe geöffnet und Telefone abgehört. Als die Sache vor 2 Wochen öffentlich bekannt wurde, erklärte der Innenminister, er habe davon keine Kenntnisse gehabt. Mittlerweile hat sich aber herausgestellt, dass er jawohl mitwissend war. Nun musste er die Konsequenzen ziehen. Ein Wort noch, Herr Kiszely, zu Rumänien, das Sie auch beobachten. Dort hat man sich heute offenbar auf einen Wahltermin geeinigt. Die Front zur nationalen Rettung, die das Land seit dem Sturz der Ceausescus führt, will sich beteiligen. Am Abend kam dann noch die Meldung, dass deren Führer, Präsident Iliescu, sich gegen ein Mehrparteiensystem ausgesprochen hat. Das klingt für unsere Ohren ja etwas merkwürdig. Mit Recht. Und zwar der Wahltermin ist für den Mai dieses Jahres vorgesehen, aber hundertprozentig kann man das mittlerweile auch nicht mehr bestätigen. Es gibt Berichte, wonach innerhalb des Exekutivrates der Front zur Rettung der Nation auch sich Widersprüche aufgetan haben und es sei noch gar nicht so sicher, dass es dabei bleibt. Nun, gegen diese Äußerung haben sich auch mittlerweile mehrere oppositionelle Parteien gewandt. Bei der Bevölkerung hat sich das natürlich so niedergeschlagen, dass man mit ziemlichem Unverständnis dieser Erklärung entgegenschaut. Und auf der anderen Seite, eine der führenden oppositionellen Persönlichkeiten Rumäniens, Frau Doina Cornea, hat bereits im Laufe des Nachmittags erklärt, im Falle, dass die Front zur Rettung des Vaterlandes sich als Partei konstituiere, wolle sie sich aus dieser Organisation zurückziehen. Dort scheint also auch das letzte Wort noch nicht gesprochen zu sein. Soweit Gábor Kiszely in Budapest. Vielen Dank. Dass die Sowjetunion ihre Truppen vielleicht bald im eigenen Land braucht. Darauf deutet nicht zuletzt der Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan hin. Immerhin, heute hat die militante aserbaidschanische Volksfront angedeutet, dass sie unter bestimmten Bedingungen zu Gesprächen mit der Moskauer Zentralmacht bereit sei. Zur Lage im Kaukasus Informationen von Eduard Neumeier. Allenthalben mag man Erleichterung darüber empfinden,